Marsilius und sein Freund Johann von Jandun erscheinen als Flüchtlinge am Hofe Ludwigs gerade zu einer Zeit, da der Würzburger Dom Leibold von Bebenburg mit seinem Buch über das Recht des Reiches und des Imperiums das deutsche Staatsrecht begründet. Wäre ein richtiger Kaiser an der Spitze des Reiches gestanden, so hätte jetzt noch einmal die Absetzung des Papstes durch die Kaiser stattfinden können, wie einst auf der Synode von Sutri. Aber für Ludwig, der nur ein bauernschlauer Egoist ist und dazu noch um das Heil seiner Seele Besorgnis hegt, ist die gewaltige Bewegung der Zeit bloß eine schäbige Aushilfe, um die Bedingungen seiner Unterwerfung unter den Papst zu mildern. Zuerst lässt er wohl in Sachsenhausen auf die Banndrohung des Papstes eine wuchtige Erklärung verlesen, in der es heißt, dass der König keiner Bestätigung durch irgendjemanden bedürfe, dass bei zwiespältiger Wahl herkömmlich das Schwert entscheide. Der Papst wolle den Untergang des Reiches, er sei ein Ketzer, da er die Armut der Kirche verwerfe, dazu ein grausamer Tyrann. Aber nach der nun erfolgten Bannung und Bedrohung 1324 mit der Absetzung sucht der Bayer, der eben bei Burgau gegen Leopold eine Niederlage erlitten hat, die Versöhnung. Er schließt mit dem Gefangenen Friedrich 1325 den Vertrag von Trausnitz ab, der dem Habsburger die Freiheit verspricht, wenn er seinen Bruder Leopold und den Papst, den König, versöhnen kann. Im Falle des Scheiterns seiner Mission aber soll Friedrich wieder in die Haft zurückkehren. Der Habsburger findet jedoch unbedingte Ablehnung bei seinem Bruder und dem Papste. Dieser fordert von ihm, dass er nicht mehr in die Haft zurückkehre, spricht ihn seines Wortes ledig, ja bedroht ihn, wenn er es doch tue, mit dem Banner. Wie sich jetzt und fortan Friedrich dem Bayern gegenüber verhalten hat, ist wohl eine der schönsten Episoden der deutschen Geschichte. Er kehrt in die Haft zurück. Ludwig verzichtet, durch diese Treue gerührt, auf die neuerliche Gefangensetzung des ehemaligen Freundes, ja in seiner verzweifelten Lage nimmt er ihn sogar zum Mitregenten an. Gegen den klugen Bayern erscheint fortan der Habsburger als ein reiner Tor. Ludwig bringt durch diese Mitregentschaft die französische Kandidatur Leopolds um. Dieser muss jetzt in die volle Versöhnung willigen, als er die enge Freundschaft seines Bruders mit dem Wittelsbacher sieht. Friedrich verwaltet sogar als ehrlichster Treuhänder bei einer Abwesenheit Ludwigs das Land Bayern. Die Verhältnisse aber ändern sich grundlegend, als mit dem Tod des kampfesfrohen Herzog Leopold von Österreich 1326 die größte Gefahr für den Bayern vorüber ist. Als Friedrich nun mit ihm in Innsbruck eine vernünftige Teilung der Macht besprechen will, schiebt ihn der Freund beiseite. Der Habsburger ist bald danach, 1330, gestorben. Mit bloß 600 Reitern, aber mit der Macht der überall im Volke gegen den Papst eifernden Minoriten, geht Ludwig über die Alpen, um den schwer bedrängten Ghibellinen von Toskana zu helfen. Zu Pfingsten 1327 empfängt er die eiserne Krone und in Rom aus den Händen der Sciarra Colonna, dem alten Freund der Päpste, der die Guelfen ausgetrieben hat, im Namen des römischen Volkes die Kaiserkrone. Der Papst wird wegen Majestätsbeleidigung und Häresie abgesetzt, ein Gegenpapst wird in den Minoriten Pietro Rainalduzzi gewählt. Aber Ludwig ist es nicht ernst, an seinem Helfer auch festzuhalten. Und als die Römer von ihm Taten erwarten, vor allem den Kampf gegen den Anjou in Unteritalien, erweist sich der Kaiser mit seinem geringen Heere als machtlos. Vom Volke verwünscht, verlässt er unter peinlichen Szenen Rom. Im Frühjahr 1330 kehrt er nach Deutschland zurück. Der Papst blieb mit seinem Bann hier erfolglos. In Brandenburg haben die Bürger von Berlin einen Propst, der sie aufhetzen wollte, erschlagen, und die Magdeburger haben das Gleiche mit ihrem Erzbischof getan. Lebte ein Stück nur von dem alten Kämpfer Heinrich IV. In der Seele Ludwigs, so könnte er dem Kaisertum zu einem Triumphe über das innerlich absterbende Papsttum verhelfen. Ludwig aber benimmt sich, obwohl gerade damals durch die schwere Erkrankung des Habsburgers Albrecht und die Jugend seines Bruders Ottos mit Österreich eine Verständigung möglich ist, dem Papste gegenüber nicht wie ein aufrechter Mann. Allerdings muss der Kaiser ständig mit Sorge auf den geschäftigen Johann von Böhmen blicken, der sich eben in den Besitz von Schlesien gesetzt hat und nun als ein gefährlicher Projektemacher sein Augenmerk auf Brandenburg richtet. Dieser Johann hat nichts von dem Idealismus seines Vaters, höchstens wenn es heißt, im Turnier oder besser noch im Schlachtgetümmel zu fechten. Er ist ein Unterhändler, der seine Partner fast immer hereinlegt, ein reisender Schuldenmacher, der seine Gläubiger betrügt. Es gelingt ihm, in seiner ewigen Geschäftigkeit den früheren Böhmenkönig, Herzog Heinrich von Kärnten, der keine Söhne hat, zu einer Ehe seiner Erbtochter Margarete Maultasch mit Johanns erst neunjährigem Sohne Johann Heinrich zu bestimmen. Damit aber hat der Luxemburger seine Krallen in dem wichtigen Lande Tirol. Ja, als bieler Guelfe ist er in Oberitalien erschienen und hat bald die ganze Lombardei in seine Hand gebracht. Von hier aber bricht er wieder nach Deutschland auf zur neuer Länderjagd und lässt die ganze Sorge für die zweifelhafte oberitalienische Herrschaft seinem erst 15-jährigen Sohne Karl, der die Aufgabe auch tadellos löst. Dem Kaiser Ludwig aber verspricht Johann, die Versöhnung mit dem Papste zu erwirken und unternimmt zu dem Zwecke eine Reise nach Avignon, bei der allerdings nichts Gedeihliches herauskommt. Der Wittelsbacher ist dem Intriganten aufgesessen und es ist sein Glück, dass der alte Johann der 22. im Jahre 1334 stirbt.